junge Männer und 25 ernsthaft verletzte Polizisten, nannte Rumäniens Präsident Ion Iliescu in einer Radioansprache am Abend als erste Bilanz der Gewalttätigkeit in Bukarest. Tausende Bergleute aus dem Schiltal hatten heute versucht, das zentrale Regierungsgebäude am Viktoriaplatz in der Innenstadt zu stürmen, was ihnen zumindest teilweise gelungen war. Schon da hatten die Bergleute an den Polizisten ihre hinlänglich bekannte Brutalität ausgelassen. Später gingen Spezialpolizisten gegen die Randalierer vor und räumten den Platz, wobei sie Schlagstöcke und Tränengas einsetzten. Das Kommuniqué einer Bukarester Klinik sprach gegen 20 Uhr von einem Toten und 19 Verletzten allein in diesem Krankenhaus. Die Bergarbeiter verlangten bei ihrem Marsch durch Bukarest mehr Lohn, die Preisliberalisierung einzufrieren, aber auch den Rücktritt der Regierung Roman sowie von Präsident Iliescu. Vor 15 Monaten hatten sie noch auf Iliescus Gehalt Oppositionelle so brutal zusammengeschlagen, dass schon damals Tote und Verletzte zu beklagen waren. Auf dem Weg von der heimatlichen Schio-Region westlich von Bukarest haben sie entlang der Strecke eine Schneise der Verwüstung geschlagen. Vor allem Privatkaufleute und Bauern bekamen die Wut und die Fäuste der aufgebrachten Menge zu spüren. Ob es dabei Tote gegeben hat, war am Abend offen. Unklar ist das weitere Verhalten der auf 3.000 bis zu 8.000 Mann geschätzten Bergleute jetzt am Abend in Bukarest. Wie die rumänische Nachrichtenagentur Rompress erfahren haben will, ist bereits Verstärkung im Anmarsch. Die Rede ist von weiteren 2.000 Bergleuten. Am späten Abend, meine Damen und Herren, haben die Behörden in Lyon bekannt gegeben, dass der dort verurteilte Nazi-Verbrecher Klaus Barbie gestorben ist. Alles Nähere jetzt von Bodo Morabe direkt aus Paris. In einem Krankenhaus in der französischen Provinzmetropole Lyon ist heute der zu lebenslänglicher Haft verurteilte frühere SS-Obersturmbannführer Klaus Barbie gestorben. Das wurde am Abend von den französischen Behörden bekannt gegeben. Der genaue Zeitpunkt des Todes wurde nicht mitgeteilt. Die Behörden hatten den 77-jährigen NS-Verbrecher vor 3 Wochen wegen Blutkrebs in das Krankenhaus eingeliefert. Der einstige Gestapo-Chef von Lyon war 1987 von einem französischen Schwurgericht wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt worden. Der Prozess hatte damals in Frankreich großes Aufsehen erregt. Barbie hatte während des Zweiten Weltkrieges nicht nur Hunderte von Festnahmen und die Deportation von Widerstandskämpfern und Juden in der Region von Lyon organisiert, ihm war im Einzelnen auch eine Razzia in dem jüdischen Kinderheim von Isieux zur Last gelegt worden. Keines der 44 jüdischen Kinder war aus Auschwitz zurückgekommen. Die für das politische Frankreich traumatische Erfahrung hatte jedoch darin bestanden, dass der besonders brutale und als Schlechter von Lyon bezeichnete Gestapo-Mann den legendären Chef der französischen Widerstandsbewegung, Jean Moulin, nach seiner Verhaftung mutmaßlich zu Tode gefoltert hatte. Auch in vielen anderen Fällen wurden Barbie Foltermaßnahmen gegen Mitglieder der französischen Résistance zur Last gelegt.